Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Es kommt von dem Feld hier gegenüber, glaube ich. Nicht weggehen. Bleiben Sie auf dieser Seite des Wagens. Sehen kann man aber nichts. Nein. Ist doch so schrecklich dunstig. Ja, das ist kein Dunst. Ja, was denn? Rauch ist es. Rauch? Ja. Und er kriecht auf uns zu, auf dem Boden entlang. Was kann denn das sein? Ein Feuer? Ich weiß auch nicht. Kommen Sie, rasch ins Haus zurück. Helen? Ja, Vater? Wir konnten nicht fahren. Mein Wagen springt nicht an. Ich fürchte, wir werden fürs Erste im Dunkeln bleiben müssen. Was war denn das für ein Geräusch, Dr. Gutsch? Das gleiche, das der Inspektor und ich an dem Abend hörten, als Ross verschwand. Jetzt hat es aufgehört. Wo kommt denn der Rauch her? Weiß Gott, ich glaube, wir machen lieber die Fenster zu. Ja, ich tue es gleich auch in der Küche. Dr. Gooch? Dr. Gooch? Ja, wo sind Sie, Professor? Hier, drüben. Das Fenster in meinem Arbeitszimmer lässt sich nicht schließen. Der Rauch strömt nur so herein. Lassen Sie es lieber. Er dringt sowieso überall durch. Wir gehen besser jetzt in den ersten Stock. Vielleicht ist es hier nur unser Schild. Der Rauch. Ich bekomme keine Luft. Halten Sie sich an mir fest. Danke. Wo ist Helen? Moment mal, eben war sie doch noch da. Bleiben Sie hier am Treppengeländer stehen. Ich hole Sie. Miss Lomax. Wo sind Sie, Miss Lomax? Hier bin ich. Hier. Nein! Miss Lomax! Wo sind Sie? Was ist passiert? Hier bin ich. An der Küchentür. Ja, Gott sei Dank, Sie sind noch da. Ich dachte schon. Nein, mir ist nichts passiert. Bestimmt nicht? Nein. Rauch zieht wieder ab. Warum haben Sie so geschrien? Jemand ist an mir vorbeigestellt. Aber das ist doch unmöglich. Ihr Vater und ich standen vorne an der Treppe. Es war jemand hier. Das kann doch nicht sein. Doch, ganz sicher. Ich habe es gespürt. Jemand ist ganz dicht an mir vorbeigegangen. Ich habe noch den Arm ausgestreckt, weil ich dachte, Sie sind es vielleicht oder Vater. Und dabei habe ich eine Hand hat mich berührt. In einem Handschuh. Was, in einem Handschuh? Ja, in einem dicken, steifen Handschuh. Dr. Gooch? Ja? Dr. Gooch, wo sind Sie? Hier, kommen Sie her. Wir sind hier in der Diele, Herr Professor. Ist alles in Ordnung? Ja, Ihre Tochter sagte, jemand sei ihr vorbeigestreift, als sie das Küchenfenster schließen wollte. Was? Wir sind doch allein hier. Halt! Das Geräusch, da ist es wieder. Jetzt ist es weg. Jetzt haben wir auch wieder Licht. Und der Rauch ist praktisch verschwunden. Ob das Telefon auch wieder geht? Ja, ich habe ein Amtszeichen. Da ist die Störung schon wieder repariert worden. Nein, Herr Professor. Ich glaube nicht, dass es sich um eine Störung handelt. Wieso? Sicher kann ich es natürlich nicht sagen. Aber mein Wagen. Ja, bitte. Bitte kommen Sie doch einmal mit. So, Professor, jetzt zeige ich Ihnen, was ich meine. Moment mal, wo sind meine Schlüssel? Ja, hier. Sehen Sie? Noch vor 5 Minuten wollte er nicht anspringen. Jetzt läuft er wieder ganz normal. Ein Kurzschluss vielleicht. Was, ein Kurzschluss, der den Strom im Haus, das Telefon und den Wagen gleichzeitig außer Betrieb setzt? Das ist doch wohl nicht gut möglich. Aber eine andere Erklärung kann es kaum geben. Meinen Sie? Wohin wollen Sie, Dr. Goetsch? Ich bin gleich wieder da. Gehen Sie doch inzwischen schon ins Haus zurück. Ich will mir das Feld da drüben mal ansehen. Ja. Das interessiert mich brennend. Ich komme mit. Ja, Dr. Goetsch? Was erwarten Sie hier zu finden? Können Sie das nicht erraten, Miss Lomax? Wenn ich mich nicht sehr täusche, müsste hier irgendwo eine Grube sein. Wie? Wie die in Sir Williams Obstgarten? Ja, eine große Grube, 2 Meter im Durchmesser und 75 Zentimeter tief und wahrscheinlich eine Schicht ölhaltigen Sandsteins auf dem Grund und davon ausgehend Teergeruch. Vorläufig sehe ich nichts von einer Grube. Es ist doch sehr dunkel. Kommen Sie, wir gehen noch etwas weiter, mehr links. Aus dieser Richtung schien mir das Geräusch zu kommen. Ja, jetzt sind wir offenbar auf dem richtigen Weg. Hier riecht's doch schon unverkennbar nach Teer. Hier ist alles so verwildert. Das macht es noch schwieriger. Komm, gehen Sie doch nicht weiter. Sehen Sie sich bitte vor, bitte bleiben Sie bei mir. Da sehen Sie, da ist sie schon. Wo? Kaum 10 Meter von der Hecke weg. Dort, sehen Sie. Ach ja. Ich hab's ja gewusst. Das ist interessant. Es ist interessant, dass die Größe immer genau die gleiche ist. Was tun Sie denn? Ich schaue sie mir nur etwas genauer an. Wie meine Kollegen von der gerichtsmedizinischen Abteilung sagen würden, als wir ankamen, war die Leiche noch warm. Was? Die Seiten der Grube, meine ich, meine Liebe. Fühlen Sie nur, kommen Sie mal her. Hier, fühlen Sie sich, die sind noch ganz warm. Stimmt. Wie erklären Sie sich das? Tja, dieses sirrende Ding wird offenbar an der Außenseite sehr heiß. Ja, dann muss sie sich also mit großer Geschwindigkeit fortbewegen. Ja, ich bin gar nicht mal so sehr davon überzeugt, dass sie sich fortbewegt. Als ich mich gestern auf der Radarstation nach dem Ding erkundigte, das Cooper gestern Abend gesehen haben will, da hieß es, nichts Ungewöhnliches sei beobachtet worden. Und wie schnell es sich auch fortbewegt hätte, dort wäre es festgestellt worden, sobald es aufstieg. Wenn nicht der Rauch gewesen wäre, hätten wir vielleicht selbst etwas gesehen. Ja, da haben Sie recht. Ja, der Rauch, der ist merkwürdig. Als Sir William verschwand, da war kein Rauch im Obstgarten. Und auf dem Universitätsgelände auch nicht, als Ross plötzlich weg war. Und als Cooper das sah, was er als silbernes Zelt beschreibt, erst recht nicht. Dann hat es dieses Mal vielleicht Feuer gefangen. Ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Nein. Ich habe den Eindruck, es war eine künstliche Rauchwand. Eine Rauchwand? Ja. Mein Vater. Ja, gehen wir lieber wieder ins Haus zurück, sonst sorgt er sich noch um uns. Ach, entschuldigen Sie bitte, Herr Professor, dass wir so lange draußen geblieben sind, aber wir haben wieder eine von diesen Gruben gefunden. Ja, Sie haben eine von diesen Gruben gefunden, aber ich finde etwas anders nicht mehr. Was denn? Den Schädel. Den Schädel? Den Schädel, den Sie heute Abend mitbrachten. Der Schädel ist nicht mehr da. Wirklich? Haben Sie genau nachgesehen? Ja, spurlos verschwunden. Als das Licht ausging, war ich gerade dabei, ihn mir genauer anzusehen und ich weiß, ich habe ihn hier auf den Tisch neben den Bücherschrank gelegt. Jetzt ist er weg. Ja, dann war also doch jemand hier. Ja, fast scheint es so. Ja, woher hatten Sie denn diesen Schädel, Dr. Goetsch? Inspektor Adams und ich fanden einen Brief von David Ross an Sir William. Moment mal, ich habe ihn doch noch hier. Lieber Sir William, was Sie vorausgesagt hatten, ist tatsächlich eingetreten. Ich habe ein entsetzliches Erlebnis gehabt. Es ist dringend wichtig, dass wir uns sprechen, denn wir sind alle in großer Gefahr. Ich werde versuchen, morgen nach Oakdean zu kommen und bringe den Schädel mit. Sehen Sie, die Bemerkung über den Schädel hat den Inspektor und mich natürlich sofort neugierig gemacht. Wir sind daher gleich nach Nottingham gefahren und haben Ross' Koffer durchsucht. Dieser Schädel war unter seinen Büchern versteckt in einer Schachtel. Wo kann Ross ihn herhaben? Tja, darüber hoffte ich, Ihre fachkundige Ansicht zu hören. Ja, soweit ich sehen konnte, ist es ein höchst sonderbares Exemplar. Der Schädel eines Erwachsenen, aber die Stirn ist geformt wie bei einem Kind. Außerdem sind die Foramina, die den optischen Nerv vom Gehirn zum Auge führen, geschlossen. Ja, das sagten Sie Was schon. Bedeutet, dass der Betreffende blind gewesen sein muss? Ja. Ja, könnte es ein prähistorisches Exemplar gewesen sein, an dem die Zeit gewisse Veränderungen hervorgerufen hat? Nein. Der Schädel war in ausgezeichnetem Zustand, keineswegs vertrocknet. Meiner Schätzung nach nicht mehr als 2-3 Jahre alt. Wenn wir nur wüssten, wo Ross ihn gefunden hat. Ja, wenn wir das nur wüssten. Ja, vielleicht auf einer seiner Reisen mit Sir William in den Pyrenäen. Schon möglich? Ja. Vielleicht war das überhaupt der Fund, auf den er beim Essen hier anspielte. Ja, Miss Lomax. Das könnte durchaus der Fall sein. Um wie viel Uhr gestern Abend war das alles, Dr. Gorge? Ungefähr 11. Es war noch fantastischer als unser Erlebnis in Nottingham, aber abgesehen von dem Rauch, im Grunde wieder genau dasselbe. Das Geräusch, eine Grube, der Teergeruch. Ja, ich muss zugeben, es war beängstigend. Wenn Mrs. Milner etwas Ähnliches erlebt hat, könnte das ohne Zweifel ihren Zustand hervorgerufen haben. Wie geht es eigentlich, Mrs. Milner? Ich habe noch nichts wieder von Dr. Reed gehört, aber er hat mir versprochen, mich zu verständigen, sobald es ihr besser geht. Das ist durchaus möglich, dass Mrs. Milner dieses Ding da gesehen hat, was immer es gewesen ist. Ja, aber Miss Lomax hielt den Eindringling gestern Abend für einen Menschen. Sehen Sie, sie hat eine Hand berührt, die an ihr vorbeistreift. Eine Hand in einem schweren Handschuh. Vielleicht wieder eine Asbesthandschuh, ja. Wie der, den Mrs. Miller gesehen haben will. Ja, vielleicht. Aber wozu Asbesthandschuhe? Verstehen Sie das doch. Sehen Sie mal, Inspektor. Asbest schützt gegen Hitze. Ja. Die Grube, die ich gestern Abend fand, war noch warm. Ich glaube, Inspektor, dass das Ding, das diese Grube verursacht, entwickelt große Hitze. Mir wird schon ganz heiß bei diesen Gesprächen. Ich erinnere mich noch genau, wie Sie bei unserer ersten Unterhaltung sagten, in blauen Dunst aufgelöst hat sich noch nie ein Mensch. Ja, ich erinnere mich auch. Denn es wäre eine physikalische Unmöglichkeit, die gegen das Naturgesetz von... was war das? Gegen das Naturgesetz von der Erhaltung der Materie verstieß, ist richtig. Richtig, ja. Aber langsam kommen mir auch daran Zweifel. Wir sind doch noch keinen Schritt weiter mit unserer Suche nach Sir William Stacy als vor einer Woche. Ja, schon, aber inzwischen bin ich so gut wie sicher, dass Sir William, der Tross und auch der Amerikaner, dieser Professor Farrow, gewaltsam entführt worden sind. Und zwar durch ein Ding, das wie ein hochtouriger Bohrer klingt und eine Grube voller ölhaltigen Sandsteins hinterlässt. Das bringt uns auch nicht vorwärts. Inspektor, ich gebe zu, wir stehen erst am Beginn. 3 Anthropologen verschwinden und ein Schädel kommt abhanden. Zwischen diesen Vorfällen muss ein Zusammenhang bestehen. Wir glauben, dass Ross diesen Schädel in den Pyrenäen gefunden hat. Aber wie können wir das nachprüfen? Erstens, indem wir feststellen, ob Ross ihn nach England eingeführt hat. Ach, beim Zoll, meinen Sie? Ja, das hatte ich vor, ja. Wie reist man im Allgemeinen in die Pyrenäen? Die direkte Route ist wahrscheinlich über Dover, Dünkirchen, ja, Paris, Biarritz. Biarritz, ja. Je nachdem, in welchem Teil der Pyrenäen man reisen will. Mich interessiert im Augenblick lediglich der Einreisehafen. Ich glaube, ich fange am besten einmal beim Zoll in Dover an. Bitte nehmen Sie Platz, Dr. Gorge. Vielen Dank, Mr. Ach, wie war noch gleich Ihr Name? Friedi. Ah ja, Friedi. Ja, ich bin hier Leiter der Wasserschutzpolizei. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Mr. Friedi. Ich führe eine Untersuchung für das Innenministerium durch und möchte feststellen, ob ein gewisser David Ross im Laufe dieses Jahres einen menschlichen Schädel nach England eingeführt hat. Tja, ja, gegen die Einfuhr von archäologischen Funden bestehen an sich keine Beschränkungen. Moment mal, nein. Es handelt sich um ein anthropologisches Exemplar. Gewiss. Wie gesagt, derartige Dinge unterliegen keinen Beschränkungen. Also werden sich beim Zoll keine schriftlichen Unterlagen finden lassen. Aha, ja. Ja, sehen Sie, das habe ich genau befürchtet. Aha. Aber ich dachte, einer Ihrer Beamten könnte sich möglicherweise erinnern, das Gepäck des jungen Mannes durchsucht und den Schädel gesehen zu haben. Wann soll der Herr hier durchgekommen sein? Na, warten Sie mal so vor etwa 3 oder 4 Monaten. Mhm. Ja, schwierig. Meine Beamten wechseln unglücklicherweise dauernd. Und hier kommen natürlich unzählige Reisende durch. Ja, natürlich. Ja. Aber wenn Sie sich ein paar Minuten gedulden wollen, rufe ich das Zollgebäude an. Das wäre sehr freundlich. Und ich spreche mal mit dem Leiter der Fahndungsstelle. Vielleicht erinnert sich einer seiner Leute doch noch an etwas. Sie haben Glück, Dr. Goetsch. Zollinspektor Pearson erinnert sich tatsächlich an einen Schädel. Was, tatsächlich? Ja, er kontrolliert gerade noch die Passagiere des Nachtboots. Dann kommt er gleich herüber. Na, das ist ja ausgezeichnet. Was ist da wohl schon? Herein. Guten Abend. Sie wollten mich sprechen, Sir? Ja, kommen Sie herein, Pearson. Und machen Sie bitte die Tür zu. Ja. Dr. Goetsch vom Innenministerium möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Pearson. Es handelt sich um diesen Schädel. Ja, ich weiß schon, Sir, ja. Zufällig erinnere ich mich an einen Vorfall mit einem Schädel vor etwa 3 oder 4 Monaten. Ja? Ja, ich weiß es noch, weil einer der Leute vom Hafenamt an dem Tag erwähnt hatte, dass ein hohes Tier an Bord des Bootes sei und dann gab es sich, dass ausgerechnet ich ihn abzufertigen hatte. Ach so. Wie hieß er gleich? Warten Sie, Sir William... Stacy. Sir William Stacy, ja. Stacy, richtig, der war es. Sir William Stacy, über den kürzlich so viel in der Zeitung gestanden hat. Ja, und dann habe ich ihn also gefragt, ob er irgendetwas Zollpflichtiges bei sich führe. Und er sagte ja und er wies mir 2 Schachteln Zigarren und 1/2 Flasche Whisky vor. Auf die Zigarren hat er dann auch den fälligen Zoll bezahlt, ganz klare Sache. Ich habe ihn abgefertigt. Natürlich. Aber der junge Mann, der mit ihm war, mit dem war es nicht so einfach. Mhm. Erinnern Sie sich an seinen Namen? Nein, im Moment nicht. Er war ziemlich groß, langes Haar, Sandalen und Korthosen, das weiß ich noch. Ein Student, würde ich sagen. Könnte das dieser Raus gewesen sein? Dr. Goetsch. Ja, das ist durchaus möglich, ja. Bei ihm, als ich ihn fragte, ob er etwas zu deklarieren hätte, kam das Nein, wie aus der Pistole geschossen. Naja, im Laufe der Zeit kennt man sich aus mit den Menschen in unserem Beruf. Manchmal sieht man schon daran, wie einer mit seinen Händen herumfuchtelt oder man merkt es gleich am Reden. Na, jedenfalls, mir kam dieser Ross etwas nervös vor. So. Mhm. Und da habe ich ihn gebeten, seinen Koffer aufzumachen. Ich habe eigentlich mindestens 1000 Zigaretten oder ein Fotoapparat versteckt erwartet, aber nein, er war unschuldig wie ein Lamm. Nichts als Wäsche, 1 paar Bücher und, ja. Und der Schädel, der Sie interessiert. Haben Sie ihn gefragt, wo er denn her hatte? Ja, Sir, das habe ich getan und er sagte, es sei ein anthropologisches Exemplar und er hätte es in den Pyrenäen gefunden. Er hat angeboten, Zoll darauf zu zahlen, aber ich habe ihm gesagt, derartiges sei nicht zollpflichtig und ich habe nur darauf aufmerksam gemacht, dass trotzdem alles deklariert werden müsse, was im Ausland erworben worden sei. Und er hat sich dann auch noch entschuldigt und ist mit Sir William zum Zug gegangen. Ja, vielen Dank, Inspektor. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Sagen Sie, erinnern Sie sich zufällig auch noch an den Schädel im Einzelnen? Ich meine, an die Form? Nein, das nicht. Für mich sieht ein Schädel aus wie jeder andere. Aber wenn Sie das Datum genau wissen wollen, dann könnten wir die Quittung für den Zoll auf Sir Williams Zigarren heraussuchen. Nein. Vielen Dank, das ist nicht nötig. Bitte. Adams hier. Oh ja, guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen. Ich bin leider noch im Bett. Ich bin hier unten beim Portier. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Ich dachte, Sie sind schon auf. Nein, ich bin erst sehr spät aus Dover zurückgekommen und ich habe mich ein wenig verschlafen. Dann haben Sie die Morgenzeitung noch gar nicht gesehen? Nein, natürlich nicht. Machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst. Was ist denn passiert? Ich möchte lieber nicht hier sprechen. Darf ich zu Ihnen raufkommen? Ja, natürlich, gewiss. Das ist Nummer 7 im ersten Stock, ja. Also, um was handelt es sich, Inspektor? Das möchte ich gerne von Ihnen wissen. Hier, schauen Sie sich mal nur bitte die Schlagzeilen an. Du meine Güte. Die Sowjetunion beschuldigt den Westen. Russischer Wissenschaftler entführt. Ja, ich habe meine Augen nicht getraut, als ich das auf meinem Frühstückstisch liegen sah. Ah, Josef. Svernov, der bedeutende russische Anthropologe, wird heute als vermisst gemeldet. Im Garten von Svernovs Haus wurde eine große Grube gefunden. Aha. Tja. Die ersten Berichte deuten darauf hin, dass diese Grube von einem ausländischen Flugzeug verursacht worden sind. Ja, sowas. Jetzt leisten uns auch noch die Russengesellschaft. Offenbar. 2 englische Anthropologen, ein Amerikaner und jetzt noch ein Russe. Ja. Ja, was nun, Dr. Gutsch? Was schlagen Sie vor? Oh, etwas, was ich lieber noch eine Zeit lang aufgeschoben hätte. Ich werde meinem Vorgesetzten im Innenministerium Bericht erstatten müssen. Ja, jetzt bleibt mir keine Alternative. Kommissar Grant hat vorhin Ihren ersten vorläufigen Bericht mit mir besprochen, Dr. Gutsch. Habe ich natürlich sehr dringend studiert. Na, einige Punkte sind mir allerdings recht unklar, muss ich sagen. Es tut mir sehr leid, Herr Minister. Oh Gott, wir sind ja an Berichte von ungewöhnlichen Vorfällen, unerklärlichen Phänomenen gewohnt. Sie haben ja selbst im Laufe Ihrer Tätigkeit hier im Ministerium eine Reihe solcher Fälle bearbeitet. Nee, das habe ich ja. Ach Gott, was da nicht alles schon gab. Fliegende Untertassen, Marsmenschen, all dieser Unsinn. Ja, gewiss, ja. Aber ich hoffe doch, dass mein Bericht nicht diesen Eindruck erweckt hat. Ich habe lediglich die Tatsachen dargestellt. Aber Tatsachen, die mit höchster Vorsicht geprüft werden müssen, bevor man daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen kann. Ja, gewiss, natürlich. Ja, ja, also gehen wir den Fall nochmal durch. Ja, also Sie sind in Ihrer Eigenschaft als wissenschaftlicher Berater damit beauftragt, das Verschwinden von Sir William Stacey aufzuklären. Jawohl, ja. Naja, also zu welchen Ergebnissen sind Sie nun gekommen? Sir William Stacey hat den Ort nicht aus freien Stücken verlassen, sondern ist an dem fraglichen Nachmittag aus seinem Obstgarten entführt worden. Ja, also diese Feststellung ist allerdings, gelinde gesagt, nicht sehr aufschlussreich. Oder, Dr. Gold? Vielleicht nicht, nein. Ja, Sie haben dann Ihre Nachforschungen weiter ausgedehnt auf Nottingham? Ja, ich wollte David Ross, den jungen Studenten, verhören, der mit Sir William öfter gereist ist. Ja, na, aber dieser David Ross ist auch verschwunden, ne? Ja, auf dem Gelände der Universität. Aha. Inspektor Adams und ich waren bei der Gelegenheit zugegen. Wir hörten ein merkwürdiges Geräusch. Ja, das steht ja hier irgendwo, so eine Art Sirren, von, wie von einem hochdurchen Bohrer. So ähnlich klang es, ja. Na ja, und worauf führen Sie denn um dieses Geräusch zurück, Dr. Gutsch? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Der einzige Zeuge, der offenbar auch etwas gesehen hat, ist dieser Cooper. Was, Cooper? Das ist ein Tagelöhner im Ort, der auch als Gärtner bei Sir William arbeitet. Er hat dieses Ding, das er gesehen haben will, als ein silbernes Zelt beschrieben. So. Naja, aber auf seine Aussage ist es ja nicht wie verlassen, sagt mir der Kommissar. Soll da zu dem fraglichen Zeitpunkt betrunken gewesen sein, ne? Ich bitte Sie, Herr Minister, er hat einige Schnäpse getrunken. Ja, nun gut, aber seine Beschreibung erschien mir durchaus glaubwürdig. Mir leider nicht, Dr. Gutsch. Ja, aber fahren wir fort, diese Gruben gleich 5, nicht wahr? Ja, und vielleicht auch noch weiter in anderen Ländern. Ja, nur was hat sie denn verursacht? Tja, bestimmt nichts aus dem Weltall. Dann ist ja immerhin etwas. Wissen Sie wenigstens das sicher? Herr Minister, keine einzige Radarstation hat irgendwelche Beobachtungen gemacht. Mhm. Außerdem haben diese Gruben nur einen Durchmesser von 2 Metern. Ein Apparat dieser Größe könnte kaum genügend Treibstoff oder andere Geräte mitführen, um zwischen der Erde und dem nächsten Planeten hin und her zu fliegen. Ja, zugegeben. Und der Schädel, den Sie da in Ihrem Bericht erwähnen, angesichts der Bemerkung wäre es vielleicht ratsam, ihn von allen Experten untersuchen zu lassen. Ja, aber wie ebenfalls in dem Bericht erwähnt ist, ist er verschwunden. Ach so, ja, natürlich. Ja, dann diese Geschichte von der Stromstörung in Ihrer Rauchwand. Ja, ist ganz richtig, ja. Ja, ich weiß, es ist unfair, Sie einen derartigen Vorher zu unterziehen, Dr. Gutsch, aber Sie müssen verstehen, dass ich in der gleichen Lage wäre, wenn ich die Sache, wie Sie es vorschlagen, dem Kabinett vortragen würde. Natürlich, das verstehe ich. Naja, sehen Sie, und was Svernov betrifft, sowohl die britische wie auch die amerikanische Regierung haben beschlossen, den russischen Vorwurf zurückzuweisen. Ach. Ja, entsprechende Noten sind bereits den Botschaften in London und Washington ausgehändigt worden. Aber wäre es nicht vielleicht möglich, ein Zusammentreffen wissenschaftlicher Vertreter der 3 Regierungen vorzuschlagen? Was? Um diesen Unsinn zu besprechen? Dann würden wir uns doch nur vor der ganzen Welt lächerlich machen. Die sogenannten Tatsachen, die Sie mir unterbreitet haben, lassen viele Auslegungen zu. Ja, das tun Sie. Naja, also genau genommen, Dr. Gutsch, sagen mir diese, die ganze Seite überhaupt nichts. Tut mir sehr leid. Naja, aber warum soll ein geheimnisvoller Gegner 4 Anthropologen entführen? Ja, warum? Können Sie mir einen logischen Grund anführen? Nein, leider nicht. Ja, also, was soll denn Ihr Bericht? Ja, bitte, ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Ich habe den größten Respekt vor Ihrer Arbeit. Ich bin durchaus dafür, dass Sie Ihre Nachforschungen fortsetzen. Aber genau genommen, Dr. Gutsch, sind hier viel zu viele Fragen offen gelassen. Man hat Ihnen also kein Wort geglaubt, Dr. Gutsch. Kommissar Grant war durchaus freundlich, aber der Minister glaubt anscheinend, ich hätte mir den ganzen Bericht aus irgendeinem dunklen persönlichen Grund aus den Fingern gesogen. Na, und was jetzt? Ja, wenn ich das wüsste. Ja, ich muss ja sagen, ich kann den Minister schon verstehen. Wenn an allen Ecken und Enden Anthropologen entführt werden, möchte er natürlich wissen, wie, warum und von wem. Naja, er macht es sich leicht, was? Naja, die ganze Besprechung war peinlich. Kaum eine Frage, die ich beantworten konnte. Und in der nüchternen Atmosphäre seines Büros kam sogar mir selbst mein Bericht höchst fragwürdig vor. Sie hätten ihn überreden sollen, einmal persönlich nach Nottingham zu kommen und sich die Gruben anzusehen, Cooper zu hören und Mrs. Milner in der Klinik zu besuchen. Mit ein paar Erdlöchern und einer geistesgestörten Frau kann ich das Ministerium nicht überzeugen, Inspektor. Ach, übrigens, Miss Lomax hat gestern angerufen, als Sie in London waren. Der Professor möchte Sie gerne noch einmal sprechen. Ach? Sie sagte irgendetwas von der Morgenzeitung, die Sie gelesen hätten. Ich habe den Eindruck, dass Professor Lomax den verschwundenen Russen gekannt hat. Wie hieß er gleich? Svernov. Ihnen also ausgerichtet worden? Ja, der Inspektor hat mir gesagt, Ihre Tochter hätte mich in Radford zu erreichen. Kommen Sie herein. Helen ist leider im Augenblick nicht da. Danke. Sie wollten mich sprechen, Herr Professor? Ja, die gestrige Zeitungsmeldung ist mir sehr nahe gegangen. Es wäre noch ein guter Freund von mir. Ach, das wusste ich nicht. Kannten Sie ihn schon lange? Wir haben uns vor einigen Jahren auf einer Tagung kennengelernt und seither regelmäßig korrespondiert. Was kann ihm nur zugestoßen sein? Sicher ist, dass trotz der russischen Anklage weder die britische noch die amerikanische Regierung im Spiel sind. Aber irgendjemand muss es doch auf dem Gewissen haben. Vier Männer verschwinden nicht einfach so vom Erdboden. Sehen Sie, Herr Professor, wir tun unser Bestes, Sir William und Ross zu finden. Mit Ferrer und Svernov habe ich direkt nichts zu tun. Ja, aber Svernov ist schließlich auch ein... Ich bin dankbar für alles, was Sie mir über Svernov sagen können. Vielleicht ergibt sich daraus zumindest ein Hinweis auf den Grund für all diese Entführungen. Ich will Ihnen gerne sagen, was ich weiß. Aber setzen wir uns doch, verstehen wir hier rum. Danke. Svernov ist etwa so alt wie ich und Ehrendoktor der Moskauer Akademie der Wissenschaften. In den letzten Jahren hat er sich hauptsächlich mit Forschungsarbeiten über prähistorische anthropologische Funde in Europa beschäftigt. Wann waren Sie zum letzten Mal mit ihm zusammen? Zum letzten Mal, warten Sie mal. Ich habe ihn nicht mehr gesehen seit der internationalen Pariser Tagung. Schon so lange? Ja, aber erst vor ein oder zwei Wochen hat er mir noch geschrieben. Mhm, tatsächlich. Da war er gerade von einer Expedition die Pyrenäen zurückgekehrt. Die Pyrenäen? Ach, das ist ja interessant. In dem Brief erwähnte er auch, dass er beabsichtige, im Herbst an der Tagung unserer anthropologischen Gesellschaft teilzunehmen und dort eine neue Arbeit vorzulegen. Worüber? Worüber? Ja, das weiß ich nicht. Er hielt es aber offenbar für eine außerordentlich wichtige Sache. Aha, ja. Ich habe übrigens einen Brief hier, wenn Sie ihn sehen möchten. Aber nein, danke, Herr Professor. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Danke. Ja. Nein, Dr. Kutsch, Moment noch. Setzen Sie sich doch wieder. Eines noch, bevor Sie gehen. Ja? Ich wollte gerne noch etwas anderes mit Ihnen besprechen. Bitte? Nicht so ganz leicht, die richtigen Worte dafür zu finden. Es handelt sich um den Schädel. Um den Schädel, der unter so mysteriösen Umständen verschwunden ist. Um den Schädel? Und? Die Sache beunruhigt mich sehr und immer wieder muss ich drüber nachdenken. Diese Kinderstirn, meine ich. Sehen Sie mal, schon seit Beginn der Evolution haben die kindlichen Merkmale die Neigung gezeigt, sich länger zu halten. Mhm. Also mit anderen Worten, der Schädel eines erwachsenen Menschen sieht von Generation zu Generation mehr wie der eines Kindes aus. Ach. Und was ich jetzt sagen will, ist natürlich rein hypothetisch. Aber falls ich das Bild eines menschlichen Schädels in, na sagen wir, in einer weiteren Million Jahre beschreiben sollte, ja, dann würde das Exemplar, das Sie mir neulich Abend hierher gebracht haben, genau dieser Beschreibung entsprechen. Soll das heißen, der Schädel war sozusagen unserer Zeit voraus? Ja, das meine ich. Dann muss also auf dieser Erde eine Menschenrasse mit solchen Charakteristiken existieren. Was meines Wissens nicht der Fall ist. Guten Tag, Miss Lomax. Dr. Goetsch, sind Sie bei meinem Vater gewesen? Ja, ich komme eben von ihm. Er hat mir eine sehr bemerkenswerte Theorie über den Schädel auseinandergesetzt. Ja? Was treiben Sie denn hier so ganz allein? Oh, ich mache nur einen kleinen Spaziergang. Ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, darf ich Sie ein Stück begleiten? Ich kann ja meinen Wagen hier stehen lassen. Es ist eigentlich mutig von Ihnen, so allein auszugehen nach unseren Erlebnissen neulich Abend. Obwohl ich dauernd daran denken muss. Vielleicht sollten wir doch Ihren Rat befolgen und eine Zeit lang weggehen von Oakdean. Ja, ich wollte, Sie könnten sich dazu entschließen. Nicht, dass Sie etwas Ähnliches noch einmal durchmachen müssen, aber... Haben Sie mich für völlig hysterisch gehalten, als ich sagte, dass jemand an mir vorbeistreifte und dass ich die Hand in dem Handschuh berührt hätte? Ja, aber der Gedanke wäre mir nie gekommen. Ja, es ging alles so schnell. Ich bin eigentlich noch immer ganz konfus, wenn ich darüber nachdenke. Aber irgendeine Erklärung muss es doch geben. Der Gedanke an einen derartigen Spuk widerspricht meiner ganzen Erziehung und Einstellung. Na, sehen Sie, das ist vielleicht das Problem. Unsere Kenntnis der Welt ist so unvollständig. Wenn man das recht betrachtet, na, sehen Sie, da leben wir auf diesem Planeten, der mindestens 2000 Millionen Jahre alt ist. Aber nur einen winzigen Bruchteil dieses Zeitraums können wir auch nur mit einiger Sicherheit zurückverfolgen. Und wenn der Dichter sagt, es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt, dann ist es noch reichlich untertrieben. Das klingt aber sehr ketzerisch für einen Wissenschaftler. Naja, vielleicht. Manchmal denke ich auch, ich hätte mir einen anderen Beruf aussuchen sollen, einen Beruf. Ach ja, ein Beruf, bei dem ich am Abend die Arbeit an den Nagel hängen und im Garten buddeln kann. Mit einer treu ergebenen Frau, die Ihnen die Pantoffeln bringt, ja, und die Pfeife anzündet. Ja, soll ich Ihnen etwas verraten? Das kommt mir plötzlich sehr erstrebenswert vor. Aber leider, ja, dafür ist es inzwischen doch wohl reichlich spät geworden. Oh, das weiß man nicht. Oh, doch. Ich bin jetzt ein Junggeselle gesetzten Alters mit vielen egoistischen Angewohnheiten. Wenn ich arbeite, vergesse ich Essen und Schlafen. Wenn ich verheiratet wäre, dann würde ich wahrscheinlich sogar meine Frau vergessen. Ja, es gibt eben zu viele Probleme noch. Die wir alle haben. Wenn auch vielleicht nicht ganz so komplizierte wie die ihrigen. Teilen muss man sie. Das ist das Geheimnis. Das ist nett, was Sie da sagen. Man kann mit Ihnen sehr leicht reden, Miss Lomax. Ich habe eigentlich noch nie... Moment, Dr. Goetsch. Tut mir leid, aber ich glaube, da versucht jemand, Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wo? Da hinten sehen Sie einen Mann. Er winkt Ihnen aus dem Auto zu. Oh ja, das ist Inspektor Adams. Er muss extra hierher gefahren sein. Er hat aber Glück gehabt, dass er mich überhaupt noch erwischt hat. Er wird Ihren Wagen gesehen haben. Ja, dann werde ich wohl oder übel mich erkundigen müssen, was er will. Es scheint aber sehr dringend zu sein, seine Tonübungen nachzuschließen. Gott sei Dank, dass ich Sie gefunden habe, Dr. Goetsch. Tag, Inspektor. Zuerst habe ich in Ihrem Hotel angerufen und dann bei Professor Lomax, aber da hörte ich, Sie seien gerade weggegangen. Was gibt's denn nun, Inspektor? Ja, vielleicht ist es wichtig, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, mir klingt es ja ziemlich unwahrscheinlich, aber gerade bin ich aus Caithness angerufen worden von der dortigen Polizei. Caithness? Ja. Was denn? Caithness in Nordschottland? Ja. Ein Arzt von John O'Groats ist scheinbar nach Pentland Scurry gerufen worden. Das ist so eine kleine Insel zwischen dem Festland und den Orkney-Inseln. Und einer der Bauern da war krank geworden. Ja, und der Arzt, der will nun am Strand auf Pentland Scurry einen älteren Herrn gesehen haben, den er den Zeitungsbildern nach als Sir William Stacy erkannte. Am Strand? Auf einer winzigen Insel in Nordschottland? Er sei auf eine einsam gelegene Hütte zugegangen. Hat dieser Arzt mit ihm gesprochen? Nein, er musste sich eilen, zum Boot zu kommen wegen der Flut. Aber er hat ihn beschrieben als einen gelehrten Typ. Und er behauptet, ihn noch nie auf dieser Insel gesehen zu haben. Es müsse Sir William Stacy sein. Was hat Sir William Stacy auf einer Insel im schottischen Fjord zu suchen? Das weiß der Himmel. Ja, naja. Auch wenn es sich als Ente herausstellt, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als da hinaufzufahren, was? Dann werden wir uns aber eilen müssen, wenn wir vor Mitternacht noch John O'Groats erreichen wollen. Und Zweifel, Dr. Gutsch. Der Mann, den ich am Strand gesehen habe, war Sir William Stacy. Ah, ja. Haben Sie versucht, sich bemerkbar zu machen? Natürlich. Ich habe gerufen. Aber keiner der beiden hat reagiert. Wieso der beiden? War jemand bei ihm? Ja, ein junger Mann, ungefähr 2 oder 23 Jahre alt, würde ich sagen. Groß, etwas unordentlich. Korthosen und Sandalen hat er an. Das muss Ross gewesen sein. Ja, ist schon möglich, ja. Mir ist die Art, wie sie so entlang schlenderten, aufgefallen. Als hätten sie alle Sorgen hinter sich gelassen, wie ein paar Ausflügler. Dabei könnte man Pentlands Kerry um diese Jahreszeit wirklich nicht als einen idealen Urlaubsort bezeichnen. Sagen Sie, Dr. McPherson, wie viele Menschen leben eigentlich auf der Insel? Och, nur ein paar Dutzend Bauern, die sich mit Ach und Krach durchschlagen. Das Land ist wie auf den meisten kleinen Inseln hier oben recht unfruchtbar. Ja, ja. Haben Sie sonst noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Nein. Ich musste mich ja sehr beeilen wegen der Flut. Ich habe ein paar Frauen gefragt, die ich traf. Sie hatten die beiden auch schon am Strand gesehen. Aber inzwischen ist man auch hier an Touristen gewöhnt. So. Wie kommt man denn rüber zur Insel? Wir haben einen alten Kapitän hier. Der rudert Sie sicher gern hinüber. Nein, das ist ja vielen Dank. Aber nicht mehr heute Nacht. Und ich muss Sie warnen. Um diese Jahreszeit haben wir ziemlich hohen Seegang. Aber reichlich kalt heute Morgen, was, Inspektor? Das kann man sagen. Ich friere erbärmlich. Ja. Ich werde leicht seekrank. Ich auch, wenn Ihnen das ein Trost ist. Anders können wir wohl nicht rüberkommen, was? Na, kaum, Captain James, was? Nein, nein. Na ja, er muss also hinüberrudern, wenn man zur Insel will. Ja, sei denn Sie schwimmen. Na, lieber nicht. Ich rudere alle rüber. Man muss auch die Strömung kennen, sonst wird man leicht gegen einen Felsen geworfen. Wie lange wollen die Herren bleiben? Wir möchten heute noch zurück. Können Sie auf uns warten? Ja, aber wir müssen vor der Ebbe weg. Na, schön und gut, aber erst müssen wir doch mal rüber. Ne? Also los! Na, dort scheint die einsame Fischerhütte zu sein. Ja, jedenfalls ist sie bewohnt. Sehen Sie den Rauch da, Inspektor? Hm. Da wollen wir mal sehen, ob jemand zu Hause ist, was? Da kommt schon jemand. Ja? Suchen Sie jemand? Sir William Stacy. Mein Name ist Gauche, Scotland Yard, London. Das ist Inspektor Adams. Guten Tag. Ah, Sie kommen vom Festland. Ja. Dürfen wir hereinkommen? Ja. Ja, bitte. Bitte sehr. Ein Freund von mir wohnt auch hier. Aber er ist zum Strand gegangen, um Treibholz zu sammeln für unser Feuer. Ja, es ist ziemlich primitiv bei mir. Bitte entschuldigen Sie die alten Möbel und den blanken Boden. Aber keine Ursache. Und was kann ich für Sie tun, meine Herren? Können Sie sich nicht denken, Sir William, warum wir gekommen sind? Nein, keine Ahnung. Sir William, Sie sind vor einer Woche wortlos aus Ogden verschwunden. Nein, das eigentlich nicht. Ich meine, ich bin nicht verschwunden. Ich bin nur hierher gefahren, weiter nichts. Ist das alles, was Sie zu sagen haben, Sir? Sie wissen wohl nicht, dass Ihr Bild in allen Zeitungen veröffentlicht wurde und die gesamte englische Polizei Ihretwegen alarmiert ist. Ja. Meine Herren, das tut mir sehr leid, aber wissen Sie, ich schreibe ein Buch zusammen mit meinem Freund David Ross. Wir sind hierher gekommen, um die Fossilien zu studieren, die sich hier auf der Insel finden. Und warum sind Sie so plötzlich abgereist? Ohne alles Gepäck? Oh. Meine Bedürfnisse sind nicht groß. Wie Sie sehen, führen wir hier ein sehr einfaches Leben. Wie sind Sie hierher gekommen, Sir? Mit der Bahn sind wir hierher gekommen. Und dann mit dem Omnibus sind wir hierher gekommen. Und dann... In Captain Jamesons Boot? Ja, ganz recht. In Captain Jamesons Boot. Moment. Ah, da kommt mein Freund schon. Ich habe Glück gehabt, Sir William. Viel Holz gefunden. Oh, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Haben wir Besuch? Ja, Sie haben Besuch. Diese beiden Herren sind aus London gekommen. Was sagen Sie dazu? Zum Lachen eigentlich. Sie haben gemeint, ich sei verschwunden. Tatsächlich. Und überall nach mir gesucht. Aber warum denn? Sie sind David Ross, nicht wahr? Ja, darf ich erst mal das Holz hier hinlegen? So, aber hören Sie, woher wissen Sie eigentlich meinen Namen? Erinnern Sie sich nicht an mich? Nein, kenne ich Sie. Nun, ich habe Sie vor einigen Tagen in der Klinik der Grauen Brüder bei Nottingham besucht. Ach, richtig. Ich war nicht ganz wohl. Ich muss mich überanstrengt haben am Ende des Semesters. Mr. Ross, als Sie die Klinik verließen, haben Sie einen Lieferwagen gestohlen und sind damit nach Nottingham gefahren. Was soll ich getan haben? Bedauere, das war nicht ich. Da täuschen Sie sich. Ich habe mich nach Verlassen der Klinik mit Sir William in Grantham getroffen und von dort sind wir zusammen hierher gereist. Nicht wahr, Sir William? Ja, gewiss. Ach, und seitdem sind Sie hier? Ja, natürlich. Ist das wahr? Sie werden doch nicht mein Wort anzweifeln, Inspektor. Ich bin nicht gewohnt zu lügen. Nein, das wollte ich auch durchaus nicht gesagt haben, Sir. Das möchte ich auch nicht hoffen. Mr. Ross? Ja? Da wir den Eindruck hatten, Sie seien ebenfalls verschwunden, hielten wir es für nötig, Ihre Sachen zu untersuchen. Und in einem Ihrer Koffer befand sich ein menschlicher Schädel. Ein Schädel? Ja, ein Schädel. Oh, wie komisch. Da muss ich einer meiner Freunde einen Spaß erlaubt haben. Tatsächlich. Ich glaube aber, der Schädel gehört Ihnen. Haben Sie ihn nicht aus den Pyrenäen mitgebracht? Nein. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Oh, dann können Sie mir vielleicht diesen Brief hier erklären, den Sie an Sir William geschrieben haben. Moment mal. Ein Brief? Ja, bitte. Hier. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht an diesen Brief. Ich war nicht recht wohl, wissen Sie. Ich hatte etwas wie einen kleinen Nervenzusammenbruch. Das bevorstehende Examen, zu viel Arbeit. Ja, ich verstehe, ja. Tja, Sir William, wie lange wollen Sie noch hier bleiben? Bis wir unser Buch beendet haben. Ein oder zwei Monate, würde ich sagen. Vielleicht sogar länger. Denken Sie so angespannt nach, Inspektor. Also, was ich jetzt wissen möchte, Dr. Coach, wie kann Sir William den ganzen langen Weg bis hierauf zu den Inseln gereist sein, ohne dass irgendjemand ihn gesehen hat? Ja, das frage ich mich auch. War und die Geschichte von Ross, seiner Erzählung, dass er Sir William getroffen hat, das ist doch alles reine Erfindung. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber irgendetwas stimmt ganz und gar nicht mit diesen beiden. Ja. Captain Jameson? Ja? Sagen Sie, erinnern Sie sich, an welchem Tag Sie die beiden Engländer zu der Insel hinübergerudert haben? Welche zwei Engländer? Na, den älteren Herren und den Studenten, die jetzt in der alten Hütte an der Südspitze der Insel wohnen. Davon weiß ich nichts. Von Dr. McPherson abgesehen, sind Sie die einzigen Passagiere, die ich in den letzten 4 Wochen übergesetzt habe. Aber die beiden haben doch gerade gesagt, sie hätten sie vor einer Woche zur Insel gerudert. Ich nicht. Bestimmt nicht. Er tut sicher nicht. Anfang des Monats habe ich den Proviant rübergebracht. Aber nichts mehr seither. Außer der Fahrt mit Dr. McPherson. Kann sie jemand anderer hinübergerudert haben? Das hätte ich bestimmt in der Kneipe gehört. Sowas spricht sich rum. Tja. Dann müssen Sie sich wohl selbst ein Boot gemietet haben. Das glaube ich nie, dass jemand um die Jahreszeit zwei Fremden ein Boot vermieten würde. Das Wetter ist viel zu unsicher. Und die Strömungen hier sind zu gefährlich. Aber die beiden sind auf der Insel und zwar seit höchstens einer Woche. Das wissen wir bestimmt. Da sind sie vielleicht rübergeschwommen. Ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Ross sieht mir nicht wie ein Sportsmann aus. Und Sir William Stacy ist sicherlich über das Alter hinaus. Also, ich schwör's Ihnen. Keiner von beiden hat die Fuß in mein Boot gesetzt. Hab hier schließlich keinen Grund, sie anzulügen. Ja, das wollte ja auch niemand behaupten, Captain, aber jetzt wäre ich Ihnen doch dankbar, wenn Sie noch einmal wenden und zurück zur Insel fahren würden. Was? Jetzt? Ja, jetzt gleich. Die Flut? Es ist wichtig, glauben Sie es mir. Schon möglich. Aber wenn wir nicht mit der Flut wegkommen, können wir bis spät heute Nacht hier da drüben sitzen. Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wenn wir zur Westseite der Insel rudern, ungefähr eine Stunde. Ja, das wird genügen, wenn Sie sich beeilen. Meinetwegen. Dr. Gotch? Ja? Ein Augenblick mal. Was gibt's denn? Ich glaube, hier ist jemand hinter der Hecke. Was? Ja, Moment, das werden wir gleich haben. Ha, hier, na sowohl. Kommen Sie, sehen sich das mal an, Dr. Gotch. Ein junger Inselbewohner. Aber ich habe doch nichts getan. Ich suche doch nur Holz für meine Mutter. Halt, nicht weglaufen. Ja, nun, warte mal. Hab doch keine Angst, wir tun dir doch nichts. Na, junger Mann, wohnst du hier auf der Insel? Ja. Na, du siehst ja prächtig aus, du. Und da drüben wohne ich. Sie sind aus England, oder? Ja, allerdings, ja. Habe ich mir schon gedacht, das merkt man gleich am Reden. Sind Sie mit Ihrem Boot aufgelaufen? Nein. Captain Jameson hat uns herübergerudert. Aber Sie suchen doch was. Ich habe Sie schon den ganzen Weg von der Klippe heruntersuchen sollen. Ach, tatsächlich? Du bist ein ganz scharfer Beobachter, mein Junge. Sind Sie vielleicht hinter dem Verbrecher her? Ich suche mit, ich kenne mich aus hier. Ich kenne hier ja, alles. Ja, warte mal. Du kommst uns wie gerufen. Wie heißt du denn? Robert. Kapitän Jameson nennt mich Robby. Ah, ja, dann hör mal gut zu, Robby. Und denk mal scharf nach. Ist hier irgendwo auf der Insel eine große, runde Grube? Ja, pass mal schön auf. Ungefähr so weit ja. Und so tief. Hast du irgendwo etwas derartiges gesehen? Eine große, runde Grube? Ja. Doch, ja, ich weiß schon. Wo denn? Auf der anderen Seite drüben. Kannst du uns hinüberführen? Ja, ich glaube schon. Na, das ist ja großartig, ja. Robby. Dort ist sie, Mister. Dort, gleich neben dem Felsen. Ja, großartig. Haben Sie wirklich nur die Grube gesucht? Ja, und wie, Robby, und wie. Na, Inspektor, was habe ich gesagt? Der genaue Abklatsch der anderen. Ja. Wann hast du diese Grube zum ersten Mal gesehen, Robby? Ich? Ja, so ungefähr vor einer Woche, glaube ich, beim Holzsuchen. Und vorher war sie nicht da? Nein. Hast du jemandem etwas davon gesagt? Nein, nur meiner Mutter. Aber die hat gesagt, ich soll keine Märchen erzählen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie glaubt mir nie was. Wenn ich ihr von dem komischen Geräusch erzählt habe an dem Abend, da hat sie mich ausgelacht und gesagt, das sei bestimmt nur ein Traum gewesen. Aber ich weiß es ganz sicher, weil ich nämlich noch wach war. Tja, na was für ein Geräusch hast du denn da gehört? Ah, so richtig, richtig unheimlich war es mir. Ich habe sowas bestimmt noch niemals gehört. Es war nicht so wie ein Dampfer, auch nicht so wie ein Flugzeug. So ein Surren, aber so schnell, wissen Sie, so... Ja. Sag mal, warst du schon im Bett an dem Abend? Ja, so vor einer Woche war's. Ich bin aufgestanden und ans Fenster gegangen. Aber da habe ich nichts gesehen, weil es so wolkig war. Entschuldigung, Mister, ist es schon 12? Was? Ja, ist gerade vorbei. Oh, ich muss heim zum Essen, sonst schimpft meine Mutter. Ja, Lupe, warte mal, Robby, komm mal her. Hier, nimm das. Komm, ist für dich. Oh, vielen Dank, Mister. Aber das nützt mir doch nichts. Ich kann mir doch hier nichts kaufen. Oh ja, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Aber ob Kapitän Jameson mir vielleicht etwas zu lesen mitbringen könnte, wenn er wieder herüberkommt? Ja, aber sicher, dafür wollen wir gerne sorgen. Ach, das wäre sehr nett. Und jetzt nach Hause, mach, dass du nach Hause kommst. Ja, wiedersehen. Wiedersehen. Na, Doktor, das war ja Glück. Was? Den Jungen zu treffen, meine ich. Ohne den hätten wir die Stelle nie gefunden. Mhm. Inspektor, ich fürchte, Sie haben sich vorhin getäuscht. Wieso? Diese Grube hier ist nicht wie die anderen. Für mich sieht sie genau gleich aus. Dieselbe Größe, dieselbe Form. Ja, das schon. Aber hier rieche ich nichts. Und alle anderen Gruben strömten doch diesen Teergeruch aus. Ist das so wichtig? Ja, vielleicht doch nicht, aber auf jeden Fall merkwürdig. Der Teergeruch kam von dem Rückstand auf dem Boden der Grube. Und Was das war, das wissen wir. Ölhaltiger Sandstein. Ja. Wenn also hier kein Geruch zu bemerken ist, dann kann das doch nur eines bedeuten. Das hellgraue Zeug da unten ist nicht ölhaltiger Sandstein. Ach so. Moment mal, ich muss mir mal eine Probe mitnehmen. Kommen Sie ran, oder soll ich Ihnen helfen? Ja, ja, Moment mal, das geht ganz gut. So. So, hier habe ich schon eine Handvoll. Ja, schauen Sie mal, genau wie ich vermutet habe. Was ist das denn? Ja, das ist Quarz. Quarz? Ja, Silikat. Entschuldigen Sie meine Unkenntnis, aber Sandstein oder Quarz, das sagt mir nicht viel. Was ich wissen möchte, ist, wie Sir William und David Ross auf diese Insel gekommen sind. Warum gehen wir eigentlich nicht nochmal zu Ihnen und fragen Sie weiter aus? Weil ich eigentlich nicht glaube, dass uns das zu irgendeinem Resultat führen würde. Aber Sie haben uns doch ganz bewusst angelogen, Doktor. Hören Sie mal, Inspektor. Haben Sie nicht selbst gesagt, dass Ihnen das Benehmen der beiden sonderbar vorkam? Ja, allerdings. Ja, es war sonderbar, ohne jeden Zweifel. Sie haben uns angelogen, gut, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass Sie uns bewusst angelogen haben. Was meinen Sie damit? Dann denken Sie doch nur daran, wie selbstverständlich Sie unsere Ankunft hinnahmen. Sogar als wir Scotland Yard erwähnten, hat es Ihnen gar keinen Eindruck gemacht. Sie haben unsere Fragen beantwortet, ja, aber... Es war ein wenig zu glatt und geläufig. Irgendetwas war... irgendetwas war unwirklich an diesen beiden. Stimmt, ja. Und haben Sie Ihre Augen gesehen? Habe ich nicht so genau darauf geachtet. Ja, die erweiterten Pupillen, den stumpfen Blick, fast wie hypnotisiert. Aber was ich jetzt sage, klingt sehr weit hergeholt, das weiß ich. Aber seit wir auch diese Grube hier gefunden haben, Inspektor, und hörten, was der Junge erzählte, bin ich überzeugt, dass Sir William und Ross irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll, bearbeitet worden sind. Sie meinen, die sind in einer Art Trance? Ja, nicht unbedingt, aber ich glaube, gewisse Begebenheiten ihrer Vergangenheit sind ihnen nicht mehr bewusst. Dass sie verschwunden sind zum Beispiel und wie sie hergekommen sind. Stattdessen sind sie überzeugt, sie wären zu der Insel gereist, um ein Buch zu schreiben. Diese Idee, die hat man ihnen eingeflößt. Aber wer und warum? Ja, wer? Und wie sind sie hierher gekommen? Inspektor, wenn Sie mich fragen, das Ding, das diese Geräusche verursacht hat, das hat auch die beiden hierher gebracht. Aber was für ein Ding ist das? Eine Maschine? Woher soll die kommen? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, wir machen uns wieder auf den Weg, wenn wir die Flut versäumen, schimpft Captain Jameson. Ich glaube, dieser Pfad hier, der führt sicher zum Strand zurück. Kommen Sie, und drüben muss ich gleich Kommissar Grant anrufen und ihm berichten, dass wir Sir William und Ross gefunden haben. Inspektor? Oh, entschuldigen Sie, ich bin eingenickt. Es tut mir leid, dass ich Sie wecken muss. Wo sind wir? In York? York ist längst hinter uns. Wir fahren gerade in Redford ein. Wo soll ich Sie absetzen? An der Station, wenn Sie so gut sein wollen. Wie viel Uhr ist es denn? Ja, bis kurz vor 11. Übrigens, ich erwarte ein Päckchen an die Adresse der Polizeistation. Es müsste bald eintreffen. Was Wichtiges? Ja, ja. Das ist eine Probe von den Rückständen aus der Grube, die im Garten des verschwundenen amerikanischen Professors gefunden wurde. Als ich von John O'Groats aus mit dem Kommissar telefonierte, erwähnte er, dass es unterwegs sei. Was hat er denn zu der Nachricht über Sir William gesagt? Ja, er war verblüfft, aber sehr erleichtert. So. Wird man Sie jetzt nach London zurückrufen? Ja, schon. Möglich ist es, aber hoffentlich nicht. Ich bin noch durchaus nicht am Ende mit diesem Fall. Sir William und Ross sind zwar wiedergefunden, aber wie der Minister neulich selber sagte, wir stehen noch vor zu vielen offenen Fragen.